Mubs got beats, beats, beats, beats, beats, beats. Hey, girl. Who's left your man? Hey, hey, hey, hey, hey. Cheer. Willst du noch mehr Geld haben? Willst du einen Pelz tragen? Willst du gutes Weed rauchen? Nur bei Louis V kaufen. Hol es dir, komm und hol es dir. Hol es dir, komm und hol es dir. Willst du noch mehr Geld haben? Willst du einen Pelz tragen? Willst du gutes Weed rauchen? Nur bei Louis V kaufen. Hol es dir, komm und hol es dir. Gehabt, früher morgen aufzustehen. Ich hab schnell gemerkt, du hast in diesem System ein Problem. Ich will nicht zur Arbeit gehen, schon gar nicht für so wenig Geld. Ich will alles kaufen, einfach so, auch wenn's mir nicht gefällt. Der Kleiderschrank ist voll, so wie meine Schnauze. Deshalb hab ich mir gedacht, ich bleib ab jetzt einfach zu Hause. Hol das Cash auf meine Art, bau mir ein Imperium. Egal was auch ein Neider sagt, das Steak am Plate ist Medium. Ich komm nach oben, Helium, und hab den Schal von Fendi um. Wenn ich schlechte Noten kriege, bring ich meine Lehrer um. Bang, bang, hört da da, ich steh vor der Kamera. Ich ficke deine Bitch so hart, die Pussy wird ein Massaker. Leute schauen auf zu mir, was ich will, das kauf ich mir. Hokus Pokus 1, 2, 3, Hustensaft mit Pflaumenbier. Ich will keinen Polo fahren, nein, ich möchte Polo spielen. Drin in meinem Kleiderschrank umgeben sein von Polo-Tieren. Willst du noch mehr Geld haben? Willst du einen Pelz tragen? Willst du gutes Weed rauchen?